Protokolle 17.3. Heute ist überall die Glaubensfreiheit anerkannt. Daraus ergibt sich, dass uns nur noch wenige Jahre von dem Zeitpunkt trennen, wo die christliche Religion vollkommen zusammenbrechen wird. Mit anderen Religionen werden wir noch leichter zum selben Ziele gelangen, aber es ist noch verfrüht, darüber zu sprechen. Wir werden die Geistlichkeit mit so engen Schranken umgeben, dass sie im Vergleich zu ihrem früheren Einfluss künftig so gut wie gar keinen haben wird.